Paragraph 42, Übung 1. Bilden Sie aus dem Adverb ein attributives Adjektiv. Hören Sie das Beispiel. Die Zeitung von gestern. Die gestrige Zeitung. Sie sind jetzt dran. Die Nachricht von gestern. Die gestrige Nachricht. Das Wetter von morgen. Das morgige Wetter. Die Stadtverwaltung von hier. Die hiesige Stadtverwaltung. Die Beamten von dort. Die dortigen Beamten. Die Jugend von heute. Die heutige Jugend. Die Zeilen von oben. Die obigen Zeilen. Das Wissen von jetzt. Das jetzige Wissen. Die Versuche bisher. Die bisherigen Versuche.